Brot und Spiele von Scheikmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Panem et Circenses. Man dürfe es wohl als Wink des Schicksals betrachten, dass gerade dieser Student wenige Monate zuvor eine hoch angesehene Abschlussarbeit im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie veröffentlicht hatte. Es wurde von gewissen Gruppierungen, denen die Noten und bisherigen Klausurarbeiten der Studierenden vorlagen, nämlich Wetten auf die Bewertung des am Tag der Präsentation stattfindenden Vortrages angenommen. Diese Wetten erfreuten sich hoher Beliebtheit unter den Besuchern, waren sie doch eine willkommene Abwechslung zu sonstigen Veranstaltungen jener Art. Es war nicht nur möglich, auf die Benotung, sondern auch den zukünftigen Lebenslauf des Studenten zu setzen und je nach Quote eine ordentliche Summe Geld damit zu verdienen. Unbestätigter Quelle nach soll seitens Unbekannter auch auf die Lektoren selbst vereinzelt zugegangen worden sein, um auf diese Weise Einfluss auf die Benotung der Studenten ausüben zu können. So kam nach einem solchen Event es nicht selten vor, dass Studierende, von denen man aufgrund mangelnder Motivation oder schlichter Mittelmäßigkeit später nicht besonders viel hätte erwarten dürfen, überraschend Schlüsselpositionen in großen Firmen und mächtigen Konzernen ward angeboten. Andererseits konnte aber auch der rasche Abstieg verschiedener Studienabsolventen beobachtet werden, von denen die Öffentlichkeit zwar anfänglich sehr überzeugt gewesen schien, deren spätere Studien- oder Forschungsarbeiten bei den wissenschaftlichen Kollegen jedoch keinen allzu großen Anklang mehr zu finden vermochten. Diese armen Seelen durften dann natürlich auch mit keinem hohen Posten bei einer großen Firma rechnen und landeten nicht selten als Bezieher einer Mindestpension oder verschwanden gar als kleine Angestellte in den hinteren Küchen irgendwelcher Fastfood-Ketten. Vom Bachelor zum Tellerwäscher. Ein weiterer Titel eines Artikels dieser Lokalzeitschrift, dessen Inhalt seine namensgebende Studie zwar das generelle Problem der Jobfindung bei Hochschulabsolventen damals erörterte, jedoch den Faktor der Korruption bei der Erfassung empirischer Daten komplett außer Acht ließ. Nicht nur wurde damals verabsäumt, eine korrekte Statistik zu erstellen, es wurde auch keine Dunkelziffer genannt, die das Interesse der Öffentlichkeit auf potenzielle Opfer solcher Praktiken hätte lenken können. Zahlreiche Gründe, die von der Anhäufung dieser Fälle Zeugnis abzulegen vermochten, gingen um. Schmälerten jedoch den Anlauf potenzieller Hochschüler und Studenten auf die öffentliche Universität dieser Kleinstadt mitnichten. Das Gegenteil war der Fall. Viele angehende Hochschüler oder Studieninteressierte mittelmäßigen Talents betrachteten ironischerweise gerade diese Gegebenheit als Chance. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Ding dong, mit Flöten und mit Geigen, ding dong.